verdammte Scheiße! Du Dummkopf! Hättest du einen Tag gewartet, hätte sie dir alles gegeben, um die Leiche ihres Mannes wiederzubekommen, wie all die anderen Weibbilder! Ich geh pissen! Es ist ein Schluck von dem Tag da übrig. Geh weiter! Ich will nicht mit dem Gestank deiner Pisse in der Nase schlafen, ja? Häng mich am Arsch, du Scheißkerl! Entscheiden, jetzt! Der Geruch des Bluts an den Händen, wie in der Ebene, wie in Frankenhausen. Ich hatte noch nie einen Menschen getötet. Tun, was ich tun muss. Hey, was zum Teufel ist das? Schlund der Hölle! Für euch Bastarde! Jesus, grauen vernichten! Gott, ich habe sie alle niedergemacht. Ich halte das Gewand der Schande am Leib. Doch genau dieses Gewand schützt mich jetzt. Vielleicht ist es schlau, die Maske des Landsknechts zu tragen, wenn die Schande triumphiert. Viele Meilen, immer nach Süden, Richtung Bibra, von einer schwachen Hoffnung im Sattel gehalten. Ruhig. Der Widerschein von Fackeln auf dem Tal. Ruhig. Blitzende Waffen. Ein gespenstischer Haufen zieht da wenige Meter entfernt an mir vorbei. Der Wald öffnet sich mit einem Mal und gibt den Blick auf ein Bild der Verwüstung frei. Das Dorf ist von Flammen umzingelt. Es regnet Glut und Ruß. Süßliche Rauchschwaden. Der Geruch nach verbranntem Fleisch. Ich muss mich fast übergeben, kann kaum noch atmen. Hey, hey, hey! Nur weg von hier. Kopfüber in die Nacht. Nur fort von diesem Grauen, diesem wüsten Höllenspuk. Fettwanst sitzt mir gegenüber, eine Binde vor dem linken Auge. Es tropft in den schmierigen Bart, hinter dem das Gesicht fast verschwindet. Was tut ein junger Herr wie du in diesem Pfuhl? Das Pferd braucht Ruhe. Ich muss essen. Nein, junger Herr. Was du hier tust in diesem Pfuhl von einem schmutzigen Scheißkrieg? Ich verteidige die Fürsten gegen die Aufständischen. Schon gut. Gegen eine Handvoll verlauster Bauern. Und schalumptes Gesindel. Lässt dir von mir gesagt sein, junger Herr, das hier war der beschissenste aller beschissenen Kriege, die dieses eine gute Auge je gesehen hat. Geld, mein Freund, einzig und allein Geld. Geschäfte mit diesen Schweinen in Rom. Zaster, ich sag dir, Fürsten und Herzöge, dieses elende Pakt, die denkt an nichts anderes. Zuerst nehmen sie alles, den Bauern alles, und dann schicken sie uns, um die armen Teufel zu knüppeln, wenn sie aufmucken. Aber die haben Mumm gezeigt, die Bauern. Die brennen die Schlösser mit ihrem ganzen Überfluss nieder. Vögeln die Gräfinnen und schlitzen den verdammten Pfaffen die Bäuche auf. Fast wäre ich auch dabei gewesen. Aber dann wusste ich doch, wie es enden würde. Ach, leckt mich doch am Arsch! Wo bist du gewesen? Eisenach, später in Salza. Dann hatte ich es satt, auf diese armen Teufel einzuschlagen, bis es nicht mehr geht. Sauerei. Wirklich eine Schweinerei. Ich bin zu alt für diese Dummheit. Ich bin 40, verdammt. 20 Jahre lang diese Scheiße. Ja, und du, junger Herr? 25. Nein, wo du gewesen bist. Frankenhausen. Scheiße. Mitten im jüngsten Gericht. Und erzähl einmal, dieser Prediger, dieser Prophet, dieser Dickschädel, wie heißt der gleich? Der Münzer. Was ist aus dem geworden? Sie haben ihn ergriffen. Ist er nicht tot? Nein. Ich habe gesehen, wie Sie ihn fortgebracht haben.